wacht auf, wacht auf, wacht auf. Hört ihr ihre Schreie nicht? Hört ihr nicht die Schreie der Umma? Die Schreie der unterdrückten Frauen und Männer und Kinder, Älteren, die sie nach der Umma rufen? Sagte der Gesandte Allah so, als er nicht, dass die Muslime wie ein Mauerwerk sind, der eine Teil hält den anderen fest. Und dass die Muslime gewöhnlich in ihrer Barmherzigkeit und Zuneigung wie ein Körper sind, ein Körper, der wenn er leidet, ein Teil davon leidet, dann leidet der gesamte Körper an Schlaflosigkeit und an Fieber. Nicht ein Teil, der gesamte Körper. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Fukkul Ani, befreit die Gefangenen. Befreit die Gefangenen. Wir hören oft Geschichten, wie unsere Schwestern vergewaltigt werden, wie sie eingesperrt werden und hunderte Male vergewaltigt werden. Nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, hunderte Male. Und dann hört man auch sagen, ja Achi, was sollen wir machen? Sollen wir die Gitter mit unseren Zangen aufbrechen oder was? Wenn es deine Schwester wäre, wenn es deine Tochter wäre, wenn es deine Mutter wäre, die vergewaltigt werden würde, würdest du das sowas sagen? Du wärst der Erste, der aufsteht und versucht ihnen zu helfen. Du wärst der Erste, der über das Leid der muslimischen Umma geredet hätte. Aber diese Schwestern und diese Brüder in Guantanamo, in Abu Ghraib und in vielen anderen Gefängnissen, das sind auch deine Geschwister. Allah sagt, innama al-mu'minuna ikhwan. Die Gläubigen sind Brüder. Die Gläubigen sind Brüder. Eine Frau zur Zeit von Al-Mu'tasim, einem Khalifen der Muslime. Sie wurde gefangen genommen von den Kuffar in Amuriya. Und sie wurde nicht vergewaltigt. Sie wurde auch nicht getötet. Sie wurde nur geopfert. Und sie schrie, wa Mu'tasima. Wo bist du, Mu'tasima? Und dies wurde so weit herausgetragen, dass Al-Mu'tasima davon mitbekommen hat. Und als sie mitbekommen hat davon, war er im Fasten. Und er hatte sein Becher in der Hand mit Wasser für das Fasten brechen. Und er sagte, ich werde das bei meiner Rückkehr trinken. Und sie zogen aus und eroberten bzw. zerstörten die zwei Türme und befreiten diese Gefangenen. Wie viele unserer Brüder werden getötet, gefangen genommen, nur weil sie Haq sprechen, nur weil sie die Wahrheit sprechen und den Tawhid verkünden und gegen die Tawarid das Wort erheben? Und wie viele unserer Schwestern werden im Gefängnis gesteckt und vergewaltigt und werden dadurch schwanger? Werden gezwungen zur Abtreibung oder leiden großen Schaden dadurch. Wie viele unserer Geschwister sind in den Gefängnissen und wie viele unserer Geschwister leiden? Und die Sorge dieser Umma heutzutage ist meistens, was esse ich morgen, wo kriege ich am meisten Geld für meine Rente, welche Farbe hat mein neues Auto oder was für eine Farbe richtet mein eigenes Auto und so weiter und so weiter. Aber wie können wir schlafen gehen und wir wissen, dass diese Umma wohnen liegt, ohne uns Gedanken darüber zu machen? Wie können wir kein Qiyam al-Layl, wie können wir nicht im Qiyam al-Layl aufstehen, in der Nacht aufstehen und für unsere Geschwister Dua machen, die es schwieriger haben als wir? Sind unsere Zungen verstummt, dass wir nicht mehr über das Leid der Muslime reden können? Sind unsere Augen blind, obwohl wir sehen können damit, das Leid der Umma nicht sehen können? Sind unsere Ohren taub geworden, sodass wir das Leid der Umma nicht hören können? sind unsere Herzen verschlossen und versiegelt, dass wir für sie nicht mehr weinen können, dass wir für sie kein Dua machen können.